Hallo, herzlich willkommen zur Abendlandung im Kashmir Radio. Heute mit einem Special, und zwar werden wir im Laufe der nächsten 90 Minuten das Berliner Kassettenlabel Kinship Tapes vorstellen. Zu Gast bei mir ist heute hier Edkin Chikin. Ich freue mich sehr, Edkin, dass ich dich heute hier in der Sendung habe. Ganz am Anfang kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, dass ich hier bei Kashmir die Sendung mache, habe ich auf jeden Fall auch Edkin zu verdanken. Der Kontakt ist ja über dich entstanden. Und wir werden uns jetzt chronologisch sozusagen durch das Repertoire des Labels arbeiten, hindurcharbeiten. Und ganz am Anfang werden wir jetzt erstmal ein Stück hören von dem allerersten Release von Who Knows Who Cares. Welches Stück hast du da ausgewählt, Edkin? Und das ist eigentlich zweiseitiges Tape, was von Anfang bis Ende geht. Und eigentlich heißt es, ist es eigentlich nur ein Trackname. Es ist Reflecting Meta Information About Reflecting Meta Information About Matter in Space Time. Und das ist ein Abschnitt von der B-Seite vom Tape. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Alles klar. Thank you. im Kashmir Radio. Heute mit einem Special zu Kinship Tapes, dem Kassettenlabel von Edgin Chikin, der jetzt gerade hier neben mir steht und ja, ein bisschen über das Label erzählen wird. Wir haben jetzt gerade auch ein Stück gehört von Edgin selbst, das er unter seinem Künstlernamen Edgin veröffentlicht hat. No Wall, No Memory heißt das Stück, ist von dem zweiten Release, das auf Kinship herausgekommen ist. River Memory heißt diese Kassette. Ja, Edgin, wie kam es dazu, dass du dieses Tape-Label gestartet hast? Ich war schon eigentlich seit Kindheit irgendwie kassettenaffin. Also ich kann mich so als letzte Generation der kommerziellen Kassettengeschichte, glaube ich, beschreiben. Und es war halt immer die Connection zu Kassetten immer schon da. Und so in den Ende 2000ern, wo es mehr um experimentelle Musik ging, bei mir persönlich habe ich auch Zugang gefunden zu anderen, verschiedenen Kassetten, die mehr in einer gezielten Genre-Richtung waren. Und es hat mir ganz gut gefallen, was es für ein Format, also was in diesem Format präsentiert wird. Bestimmte experimentelle Musik hat für mich total Sinn gemacht. Und ich hatte auch in der Zeit eine Band, mit der ich versucht habe, ein Album aufzunehmen. Wir hatten eine Fernbeziehung und es war nicht so einfach, zusammenzukommen und zu realisieren, was wir als Songs haben und es aufzunehmen. Und also eine Platte rauszubringen, es dauert immer so lange, und deswegen war Kassette auch ein gutes Medium, um zu sagen zu können, ja, ich möchte jetzt ein Album machen, und dann ist die Produktionszeit auch nicht so lang, und deswegen hat mir das Medium halt in verschiedenen Formen sehr viel geholfen. Und in der Zwischenzeit habe ich Booking gemacht und damit auch mein Geld verdient und Zugang zu verschiedenen Musikern bekommen, die in der Stadt sind, und auch viele Leute kennengelernt, mit denen ich zusammen auch dann Musik gemacht habe. Und es hat dann natürlich sehr viel Sinn gemacht für mich, für die eine Plattform zu präsentieren. Und ich bin auch sehr interessiert in so Designgeschichten. Ich habe Grafikdesign studiert und eigentlich war das ziemlich eigentlich nur mein eigenes Cover oder Cover für andere Menschen zu machen. Also das war eigentlich so eine der Hauptgründe. Und jetzt kannst du die Tapes selbst, also die Cover auch selbst gestalten und kannst dich da auch so ein bisschen diese grafische Ader ausleben. Ja, genau. Ja, sehr schön. Also wir hörten jetzt gerade Edgin mit einem eigenen Stück No Wall, No Memory. Ja, und bei einem zweiten Release, danach geht es weiter mit gleich im Anschluss an dieses Stück Beefy Boy. Ja, jetzt erstmal noch ein bisschen Edgin. Thank you. Thank you. Ja, sehr schön, immer wieder diese Nummer zu hören. Das war Anadol mit dem Stück Ya Evde Korksan von der Platte, von ihrer dritten Platte. Uzun Havalar heißt die. Die Platte findet so viele Fans, dass jetzt auch in 3 Tagen ein Vinyl-Release davon herauskommen wird. Das Kinship, das Atkin zusammen mit dem Hamburger Label Pingy Pong veröffentlicht. Ja, dazu werden wir vielleicht dann später in der Sendung nochmal genauer sagen. Es gibt eine kleine Release-Feier hier in Berlin. Da seid ihr herzlich zu eingeladen. Aber wie gesagt, später geben wir euch da noch die Koordinaten zu. Ja, der Name des Labels Kinship, das ist ja so eine Mischung aus deinem Vornamen Atkin und dem englischen Kinship, Verwandtschaft heißt das. Auf dem Label die ganzen Musikerinnen, Musiker sind ja aus deinem Freundeskreis oder aus dem, aus so einer Seelenverwandtschaft heraus hast du die gefunden. Ja, kann man schon so sagen, ja. Also das ist auch so ein Ding, was das Label so speziell macht, dass auf jeden Fall bis jetzt die ganzen Veröffentlichungen sind von Künstlern, die du auch kennst, die du auch gut kennst. Ja, es ist mir eigentlich einfacher und besser für die Kommunikation, mit Musikern zusammenzuarbeiten, mit denen ich auch befreundet bin, mit denen ich zusammen auch ohne irgendwas zu machen am Feuer sitzen kann und einfach sein kann. Anadol ist auch so eine Release, die eigentlich das erste Mal, als Anadol Gözen mir das zugeschickt hat, hat sie mich gefragt, ob ich irgendein paar Kassettenlabel kenne, wo ich vielleicht es zuschicken könnte und wie man es vielleicht von dort veröffentlichen könnte. Und da ist mir eigentlich so die Idee richtig im Kopf gepoppt, dass ich eigentlich gerne selber ein Kassettenlabel machen würde und das releasen würde. Und die anderen Leute sind auch genauso seelenverwandt und Freunde. Ja, so ist Kinship auch, der Name Kinship, das ist eigentlich auch Kinship, dadurch bin ich zu dem Namen gekommen, das hat mich ein Freund darauf zugebracht, dass dieses Wort existiert, Kinship. Und eigentlich mag ich nicht so gerne so Wortspiele, aber zu der Situation hat es halt einfach gepasst. Und dann ist ja auch noch, das Wort Ship da drin und das hast du auch in das Label-Logo so ein bisschen eingearbeitet. Also da geht es auch dann um so dieses Reisen so und das sind ja auch bei den Releases auf Kinship, das sind ja, oder bei vielen von den Veröffentlichungen, das sind man begibt sich da auf so eine Reise. Da entstehen ja auch im Kopf dann so verschiedene Bilder und es gibt zwar dann auch ja so ein bisschen poppigere oder so Releases, wie zum Beispiel jetzt Anadol oder wo wir später jetzt noch was von hören. God is God, genau, das ist ja auch so ein bisschen, geht mehr in so eine Pop-Richtung, obwohl das vielleicht auch das nicht genau trifft. Remoor dann auch. Und dann gibt es aber auch ganz viele Veröffentlichungen, die, ja, das sind so Klanglandschaften, in denen man dann spazieren geht. Ja, es ist mir also ziemlich wichtig eigentlich, also es fällt mir eigentlich immer nachhinein ein, nachdem ich die Musik mir anhöre, wenn Leute mir was zuschicken, dass ich nach irgendwas Bestimmtes suche, was ich selber eigentlich nicht nur richtig in Worte fassen kann, aber nachhinein, nachdem jetzt irgendwie in innerhalb von 1,5 Jahren 12 Release schon raus sind, habe ich an mir selbst gemerkt, dass ich darauf achte, dass irgendwie eine gewisse Form von Improvisationscharakteristik in der Musik steckt. Das ist so ein irgendwie also ein anderer langer Atemzug hat als typische Popstrukturen, wo es aber trotzdem vielleicht auch um bestimmte poppige Elemente trotzdem gehen könnte. Und bei, wenn man halt improvisiert, besonders jetzt in so einer Zeit, in der wir leben, gibt es sehr viele Referenzen, die man rausholen kann von verschiedenen Sachen, die man hört. Und deswegen ist es eigentlich wichtig für mich, dass es so einen Improvisationscharakter hat, wie gesagt, und dass es dazu führt, ja, das, genau, eigentlich, ja, das war's. Ja, okay. Wir hören jetzt, als nächstes hören wir ein Stück von der 5. Veröffentlichung von Air Cushion Finish, von dem Album Chinese New Year, was letztes Jahr im August rausgekommen ist, und das Stück heißt auch Chinese New Year, also die beiden Stücke. Genau, es ist eigentlich von der B-Seite ein Abschnitt. Ein Ausschnitt. Ein Ausschnitt von 5 Minuten. Okay. Den wir jetzt reinhören. Oh, ihr seid hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Heute mit einem Special zum Berliner Kassettenlabel Kinship Tapes. Zu Gast ist in der Abendlandung Edkin Chekin. Und wir unterhalten uns jetzt auch ein bisschen weiter über das Label, über Kassetten. Wir haben jetzt gerade gehört, zuerst Air Cushion Finish mit Chinese New Year oder einem Auszug aus Chinese New Year, aus der B-Seite der Kassette. Und danach Familienvater mit dem Stück Meine Escalating Ceran-Schäden. Und wir haben jetzt, wir hatten ja so ein mit Anadol merkwürdig schöne Popmusik und jetzt hatten wir zwei Veröffentlichungen, in denen auch dieses Improvisierte, was du eben angesprochen hast, Edkin. Genau, ja. Wo das jetzt mehr deutlich wird. Es gibt irgendwie so, oder ich hatte so, ich habe das so für mich so ein bisschen so eingeordnet, so drei verschiedene Felder, in denen die Musik sich bewegt auf Kinship. Da gibt es einmal dann so ein bisschen diese experimentelleren Pop-Sachen. Dann gibt es dann so die freie Form, wie bei Air Cushion Finish zum Beispiel. Familienvater auch so ein bisschen eine freiere Form und das Dronige, was auch bei einigen Releases vorhanden ist. Also dieses Familienvater-Stück, das wurde aufgenommen bei einem Konzert und von einer Reihe, die du auch veranstaltest mit Musikern, die du veröffentlicht oder auch noch nicht veröffentlicht hast, aber die so aus dem Umfeld des Labels kommen. Genau, so kann man das sagen. Also nicht alles, was da passiert, aber das meiste, also 80%, würde ich sagen. Also ja. Die Anesthesian Sun heißt diese Reihe. Da hattest du jetzt drei Abende im Akaola in Berlin organisiert. Ich habe bei zwei von den Abenden war ich da und eine sehr schöne Atmosphäre, hat so ja, Ambient-Abende. Alle Leute liegen auf dem Boden und hören einfach vertieft der Musik zu, was so, finde ich, so eine recht besondere Atmosphäre ist. Also die Musiker sitzen auch im Raum, während sie die Musik machen, die Leute drumherum, direkt daneben. Und damit wird es dann wahrscheinlich im Herbst oder so weitergehen. Mit genau, diesen ja. Ja, das ist in dieser Veranstaltung ist es auch, geht es darum, auch ein bisschen die Wahrnehmung von Unterhaltung auch irgendwie anders zu versuchen zu gestalten, dass man irgendwie so ein anderes Bewusstsein bekommen kann und trotzdem Spaß haben kann, besonders bei das abenteuerliche Zuhören, beim Zuhören das abenteuerliche Entdecken, genau. Ja, und ich finde, dass was bei den Abenden auch, ich meine, da hört man sich dann auch Stücke an, die teilweise auch sehr lange sind und man begibt sich so richtig rein in die Musik. Wir hatten uns vorhin mal kurz darüber unterhalten, dass eigentlich Kassetten so ein Gegenpol sind zu diesem drei Sekunden Aufmerksamkeit. Ist schon 3 Sekunden geworden, ja? Ja, naja. Okay. Also bei manchen ist es vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber dass man halt bei Kassetten, da muss man sich die ganze Seite anhören. Also muss man jetzt nicht, man kann natürlich auch vorspulen, aber das ist ja so ein bisschen immer ja mit ein bisschen Aufwand verbunden und ich finde irgendwie, dass das bei Tapes, also so habe ich das auch in Erinnerung jetzt aus, weiß ich nicht, in den 80er Jahren, als ich fast nur über Kassettenmusik gehört habe, man hört sich einfach Alben komplett an, auch jetzt Sachen, die einem so am Anfang vielleicht nicht so spannend erscheinen, so die dann aber nachher so dann noch ihre Besonderheiten entfalten. Wir hören jetzt weiter. Wir waren jetzt beim 6. Release mit Familienvater. Jetzt kommen wir zum 7. von Sun Poesies Underworld. Genau, das ist so ein Projekt von Astarte Posch, Lisa Pieper und mir. Es ist entstanden in einer Kunstresidency in Liebkin in Uckermark. Und das ist eigentlich ein Abschnitt auch aus einer Performance, die wir dann auf Tape aufgenommen haben. Und bei Some Voices Underground ist quasi eine Performance, die sich mit antipatriarchalen Bildern von Welt auseinandersetzt. Sie untersucht, was sich unter den kartografischen Linien befindet. Also, ich habe jetzt bei dem Text, der da auch auf deiner Bandcamp-Seite steht, es geht um Dinge, die unter der Oberfläche passieren. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt von diesem Album an. Viel Spaß. Zerfleischen, zersetzen, Elektronen entreißen, Verbindungen platzen, um gleich darauf sich neu zu zergießen, vermehren, sich verdichten. Identität. Unterirdische Quellen speisen die Flüsse der Oberwelt. Es gibt keine Karte. Es gibt auch kein GPS. Maps.me funktioniert auch nicht. Es gibt viele Wege und Eingänge. Aber du musst lange gehen, bevor du sie finden wirst. Thank you. Das war Jen Accidental mit einem Ausschnitt aus der Kassette Snow Crash von der B-Seite, so ein Auszug. Ja, ein Trio, drei Musiker aus Berlin und Leipzig, die improvisieren. Alles ist, ja, entsteht im Moment heraus und das ist bei einigen der Künstler oder der Künstlergruppen, die auf Kinship released worden sind, der Fall, dass es das Improvisieren, die Musik entsteht direkt in dem Moment, in dem, ja, aufgenommen wird. Wir kommen jetzt zu der zum neunten Release. Es wird jetzt wieder so ein bisschen poppiger. Der neunte Release ist von God is God. Das Release heißt auch God is God und ist im November vergangenen Jahres released worden. Edkin, was ist denn God is God? Da bist du ja auch dabei. Genau, God is God ist eine Band, die von mir und Dalia Chikis entstanden ist, von St. Petersburg. Und eigentlich ist es auch ein Improvisationsprojekt. Das erste Mal, als wir zusammengekommen sind und gespielt, zusammen einfach gespielt haben, bei ihr in ihrem Schlafzimmer, einfach in ihrem Homestudio. Ich hatte meine Sachen aufgebaut und haben angefangen zu spielen. Und dadurch sind eigentlich diese Songs entstanden. Also was wir jetzt hören werden, ist quasi von unserer ersten Session der erste Take sozusagen. Und es hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert zwischen uns. Sie spielt Synthesizer, sie ist eigentlich gelernte Pianistin und ihrer linken Hand spielt sie Bass-Synthesizer und in ihrer rechten Lead-Synthesizer hat sie noch Drum-Machines und ich benutze elektronische perkussive Elemente und spiele Gitarre. Und das ist, ja, wie gesagt, von unserer 9. Release. Die Band heißt God is God und das Album heißt Gig. Und der Song heißt Good is Good. Okay, genau. Das hören wir jetzt mal. Alles klar. Thank you. seid hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio heute mit einem Special zum Berliner Kassettenlabel Kinship Tapes. Zu Gast ist im Studio heute Edkin Chikin, der das Label macht. Wir haben jetzt gerade von dem 10. Release ein Stück gehört von der Band Ray Moore. La Bête heißt dieses Stück, das Album heißt Enigma. Und ja, man kann auch sehen, dass so die Länge der Alben sehr variiert. 20 Minuten etwa ist das Ray Moore Album lang. Es gibt andere Alben, die sind 60 Minuten lang. Das ist ja auch etwas Tolles an Tapes, dass man da so variieren kann. Also man kann, ich weiß gar nicht, kann man 120 Minuten, ne? Kann man auch. Ja, es ist Maximum 120. Genau, weil das bringt ja auch so eine große Freiheit eigentlich, wenn man mal was ganz Langes veröffentlichen will. Genau. Was ja auf Platte auf jeden Fall nicht drauf passt. Und ja, also vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, dass Tapes, du hattest das am Anfang, hattest du das ja auch schon erwähnt, dass das so ein Medium ist, was ja sehr, vielleicht kann man sagen, sehr sozial ist, in dem Sinne, dass es man braucht nicht viel Geld, um Tapes zu releasen. So, man kann halt auch die Auflage selber bestimmen, ne? Wie viel man jetzt, wie hoch die Auflage ist. Wenn man jetzt nicht so viel Geld gerade am Start hat, macht man halt eine kleine Auflage. Und ja, was. Man kann sich auch Zeit sparen. Also die Produktion, also zum Beispiel die Produktion von Gen Accidental war einen Tag nach dem zum anderen. Also die Aufnahme ist in einem Tag entstanden und am nächsten Tag haben wir die Kassetten kopiert und eine 30er Auflage gemacht erstmal und das Cover und alles ganz schnell gefertigt. Und das ist auch das Schöne daran, dass man auch spontan entscheiden kann und dass sofort irgendein Objekt entsteht. Genau. Ja, und also da fällt mir auch ein, dass das zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, zu DDR-Zeiten gab es ja auch so einen großen Tape-Underground, weil das eben damals die einzige Möglichkeit war, jetzt für viele, sage ich jetzt, etwas undergroundigere Bands oder auch Bands, die ein bisschen ungewöhnlichere und vielleicht auch kritische Musik gemacht haben, jetzt Punk, experimentelle Musik und so weiter, dann vielleicht auch in vielen afrikanischen Ländern sind Tapes ja nach wie vor so ein sehr, sehr verbreitetes Medium für Musik, was wahrscheinlich auch damit einfach zu tun hat, dass sie sehr kostensparend hergestellt werden können. Und genau. Ja, mir fiel vorhin noch eine Geschichte ein von jetzt muss ich mal kurz hier gucken in meinen Notizen. Daniel Johnston, genau. Das war das Stichwort, der seine ersten Platten oder nicht Platten, seine ersten Alben veröffentlicht hat auf Kassette. Und weil er nicht mal eine Möglichkeit hatte, die Tapes zu vervielfältigen, hat er einfach das Band laufen lassen und hat dann jedes Mal so dieses Album wieder von Neuem eingespielt. Ja, also weil das für ihn so mit seiner spärlichen Ausrüstung die Möglichkeit war, die Platte dann die Platten rauszubringen. Das ist ja auch eine Option, ja. Jedes Album einzeln einspielen. Kann man auch machen. Wir machen jetzt hier weiter mit dem 11. Release von Spiritualic Enhancement Center. Und wir hören einen Ausschnitt aus dem Stück We Even Missed It for Free. Genau, diese Band ist eine offene Band eigentlich. Die Kerngruppe entsteht aus 6 Leuten und ich hatte auch die Chance, da in dieser Performance mitzuspielen, man hat gerade gehört. Und genau, Spiritualic Enhancement Center. Viel Spaß. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio. Heute mit einem Special zu Kinship Tapes, einem Kassettenlabel aus Berlin, das von Edkin Shikin betrieben wird, der heute hier zu Gast ist im Studio. Wir haben jetzt gerade einen Ausschnitt aus dem 12. Release gehört von Lewis Snowfield. Das Release heißt Antarctic Studies und ja, es werden dort imaginäre Landschaften der Antarktis soundmäßig eröffnet. Edkin, wo kann man denn eigentlich das Label finden? Die Veröffentlichung kann man über Bandcamp kaufen und zwar unter kin-ship.bandcamp.com und auch von HHV Records kann man es auch kaufen, jetzt mittlerweile die Release und in verschiedenen Läden, lokalen Läden in Berlin, wie zum Beispiel Zabriskie Buchladen, Oye Records, Stahlblatt und so weiter. Ja. Okay. Und jetzt, ja, wir werden uns jetzt gleich verabschieden, aber wir hören noch vor dem Ende der Sendung drei Ausschnitte aus Releases, die jetzt anstehen auf Kinship Tapes. An dieser Stelle, wir hatten das ja am Anfang der Sendung schon angekündigt, in drei Tagen am Freitag um 19 Uhr gibt es das Vinyl-Release von Anadols Platte, die jetzt auch auf Vinyl rauskommt, von Kinship in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Label Pingy Pung. Ja, da seid ihr alle herzlich eingeladen. Hallo machen heißt dieser Laden am Spreewaldplatz 6 in Berlin, diesen Freitag ab 19 Uhr. Was hören wir jetzt noch, Edkin? Ich möchte mich noch kurz davor herzlich an Pingy Pong Records bedanken für die Zusammenarbeit. Die haben auch Anadol tatsächlich durch Abendlandung, durch deine Radioshow entdeckt und sind auf mich zugekommen, haben gefragt, ob man das auf Platte releasen kann. Deswegen nochmal vielen Dank an Heiko, Andi und Andrea. Und wie gesagt, wir können uns am Freitag sehen. Ich werde dann auch andere Kassetten, Kinship-Kassetten mit dabei haben. Falls ihr euch interessiert, könnt ihr auch vor Ort die Platte und alle Kassetten mitnehmen. Ja. Genau, und jetzt kommt Niklas. Und das hier geht es auch um in der Geografie, Geotrauma, Gaia Textures mit Modular Synthesizer aufgenommen. Danach Bran und Atalaya. Ja, wir hören uns wieder in 4 Wochen hier bei der nächsten Abendlandung. Ganz großen herzlichen Dank, Edkin. Danke dir. Vielen Dank fürs Einladen. Ja, das super. Hat mir auch große Freude bereitet. Jetzt kommt erstmal NKLS, dann Bran, dann Atalaya. Gehabt euch wohl, habt eine gute Zeit. Bis zur nächsten Abendlandung. Bis bald. Tschüss.